Erster ein großes Zeichen erscheint am Himmel. Eine Frau ist da. Sie trägt die Sonne als Kleid. Der Mond ist unter ihren Füßen. Auf ihrem Kopf ist ein Kranz mit 12 Sternen. Zweiter, die Frau ist schwanger. Sie hat Schmerzen bei der Geburt. Ein anderes Zeichen erscheint am Himmel. Dritter, es ist ein großer, roter Drache. Er hat 7 Köpfe und 10 Hörner. Auf jedem Kopf ist eine Krone. Vierter, der Drache fegt Sterne vom Himmel. Er wirft sie auf die Erde. Der Drache wartet vor der Frau. Er will ihr Kind fressen, wenn es geboren wird. Fünfter, die Frau bekommt einen Jungen. Dieser Junge soll alle Völker führen. Gott nimmt das Kind zu sich. Es kommt zu Gottes Thron. Sechster, die Frau flieht in die Wüste. Gott hat dort einen Ort für sie. Dort wird sie versorgt. Das dauert 1260 Tage. Siebter, im Himmel gibt es Krieg. Michael und seine Engel kämpfen. Sie kämpfen gegen den Drachen. Achter, der Drache und seine Engel kämpfen. Sie verlieren den Kampf. Es gibt keinen Platz mehr für sie im Himmel. Neunter, der große Drache wird vom Himmel geworfen. Er ist die alte Schlange. Man nennt ihn Teufel und Satan. Er verführt die Menschen auf der Erde. Er und seine Engel werden auf die Erde geworfen. Zehnter, ich höre eine laute Stimme im Himmel. Die Stimme sagt, jetzt kommt Gottes Rettung. Jetzt kommt Gottes Macht. Jetzt kommt Gottes Reich. Gottes Christus hat jetzt die Macht. Der Ankläger unserer Brüder ist weg. Er hat sie Tag und Nacht vor Gott angeklagt. Elfter, sie haben den Drachen besiegt. Sie haben das durch das Blut des Lammes getan. Sie haben es durch ihr Zeugnis getan. Sie hatten ihr Leben nicht so lieb wie Gott. Sie waren bereit zu sterben. Zwölfter, freut euch, ihr Himmel. Freut euch, die ihr im Himmel wohnt. Aber wehe der Erde und dem Meer. Der Teufel ist zu euch gekommen. Er ist sehr wütend. Er weiß, dass er nur noch wenig Zeit hat. Dreizehnter, der Drache sah, dass er auf die Erde kam. Er verfolgte die Frau. Sie hatte den Jungen geboren. Vierzehnter, die Frau bekam 2 große Adlerflügel. Sie konnte damit in die Wüste fliegen. Dort war ihr Ort. Dort wird sie versorgt. Das dauert 3,5 Zeiten. Sie ist dort sicher vor der Schlange. Fünfzehnter, die Schlange spuckte Wasser aus ihrem Mund. Es war wie ein großer Fluss. Sie wollte die Frau damit wegreißen. Sechzehnter, die Erde half der Frau. Die Erde öffnete sich. Sie schluckte das Wasser. Das Wasser kam aus dem Mund des Drachen. Siebzehnter, der Drache war wütend auf die Frau. Er ging weg. Er wollte Krieg führen. Er kämpfte gegen die anderen Menschen. Diese Menschen halten Gottes Gebote. Sie glauben an Jesus. Achtzehnter, dieser Vers hat keinen Text.